weiß ich ja wie. Verschließlich weiß ich, wie du heißt. Doch komm ich nie zum Ziele, denn Schulze gibt so viele wie Sand. Und wo ich nach dir frage und den Verlust beklage, da hör ich immer wieder nur bedaure sehr. Du stehst nicht im Adressbuch, kann mich nicht erreichen. Nimm mich denn nur Wappen, denn ich lieb dich ohne Gleichen.